Hip-Hop.de Exklusivlied von dem Bunker in das Grab. Du machst mir Geschenke, um mich zu bestechen, doch das bringt dein Scheiß. Denn ich komme geflogen und töte Vögel wie H5N1. Du bist ein Schwächling, kauf dir die Bags, wenn ich renne in den Kiosk und zahl mit der Gatling. Ich lese den Dreck drin, sehe die Loser, die deutsche Rap-Szene am anderen Ufer. Ich hab keine Seele und scheiße auf Liebe, weil ich mit Nachnamen Gewalt heiße. Eine Maschine hat keine Gefühle, in meinem Innern sind Schaltkreise. Du merkst, dass ich in der Gegend sein muss, an den Leichen teilen den Verwesungsgeruch. Brech bei dir ein, nehm dir dein Kind weg, Geld geklaut und deine Braut gepimpt. Kauf dir das Tape, hör unser Pass, aber Hitler Style, von dem Bunker in das Grab. Bestell, bestell, bestell, schnell. Zeig deine Putte hat doch noch viel zu viel Geld. Zeig deinen Sack, dein Sack hat nicht dein einziges Haar. Ich beiß deine Braut in den Arsch, denn es gibt kein Fleisch an der Bar. Ich will nicht abziehen, ich will brandschatzen. Im Club gehst du rein und raus, damit ich die Türsteher antatschen. Du machst die Boys rollig mit deinen langen Wimpern. Deine Frau will flirten, ihr Arschloch versucht mich anzuzwinkern. Ich bin ein dummer Junge, aber deine Beute sind fasziniert. Denn ich lauf rum, als hätte ich 10 Jahre studiert. Kauf dir das Tape, hör unser Pass, aber Hitler Style, von dem Bunker in das Grab. Bestell, bestell, schnell, schnell. Zeig deine Potte hat doch noch viel zu viel Geld. Ich geh in den Bunker und schreibe den Track, weil ich Promo brauch. Kommt schon, hiphop.de User, rückt eure Kohle raus. Ich möchte nur eine gut gefüllte Potte und ne hohle Braut. Hol die Pistole raus, ich ess deine Patronen auf. Du bist so pleite, nach dem Battle musst du dir ein Grab leasen. Ich will, dass mir Fans Blutopfer darbieten. Häuptling, deine Braut geht jeden Tag für mich zum Brunnen. Zeig, zeig, zeig deine Gang hat nicht einen einzigen Hund. Kauf dir das Tape, hör unsere Pass, aber Hitler Style, von dem Bunker in das Grab. Bestell, bestell, schnell, schnell. Zeig deine Potte hat doch noch viel zu viel Geld. Jetzt kaufen böse Enkels Mixtape, Spaß. KZ minus Crew B.